Subspecie Aeternitatis hat nach unserer Auffassung der Jesuitenorden vor 300 Jahren verhindert, dass der römische Katholizismus politisch unterging, ehe er geistig überwunden war. Dies wäre unheilvoll gewesen. Er besiegelt jetzt, 300 Jahre später, den Untergang des römischen Katholizismus dadurch, dass er ihn völlig ansaugt und an die Stelle all der letzten Reste lebendigen Gotterlebens die grauenvolle Armut und den Tiefstand der Exercitia Loyolas setzt. Der augenblickliche Scheinaufschwung, den das religiöse Leben der Katholiken durch die Knebelung unter die jesuitischen Einflüsse und Exerzitien nimmt, täuscht nur die Flachen über die Tatsache, dass die Verbreitung des geheimen Gnadenmittels der Exerzitien auch unter die Nicht-Jesuiten das sichere Ende des Katholizismus bedeuten wird. Wir möchten deshalb dem Büchlein »Die geistigen Übungen« von Ignatius von Loyola nach dem spanischen Urtext übersetzt von Alfred Fehner von der Gesellschaft Jesu eine weit größere Verbreitung wünschen. Denn wenn Katholiken diese Schrift lesen, ohne dass ein Geistlicher oder Exerzitienmeister sie dabei suggeriert, so werden sie von dem Tiefstand erschüttert sein, obwohl sie von Kind auf so sehr bescheidene Ansprüche an religiöse Traktätchen zu stellen gewohnt sind. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass dies Buch Loyolas das tiefstehendste an religiöser Anweisung ist, das je in der römischen Kirche geschrieben wurde. Mit Vorbemerkungen und Zusätzen reichlich eingerahmt, hat Loyola die Beschauungen und Betrachtungen niedergeschrieben, denen der Novize 30 Tage sich widmen muss. Die Exerzitien, denen die Katholiken sich heute gewöhnlich 3 bis 8 Tage widmen sollen, haben einen anderen Charakter. Der Inhalt dieser Übungen sind die Grundvorstellungen von der Sünde, dem Teufel, von Jesus und von seinem erlösenden Leben, dies alles in unendlich platter Form gegeben. Zwischenhinein werden dann Belehrungen über Demut und so weiter eingeflochten, so zum Beispiel an die Betrachtung und Beschauung des Abendmahls längere Essvorschriften. Zitat, Regel 1. Vom Brot braucht man sich weniger zu enthalten, weil es keine Speise ist, bei der die Esslust sich in so ungeordneter Weise zu äußern pflegt oder zu der die Versuchung so anreizt wie zu den übrigen Speisen. Während man Speise zu sich nimmt, stelle man sich vor, als sehe man Christus, unseren Herrn, mit seinen Aposteln essen und wie er trinkt und wie er um sich blickt und wie er spricht und bemühe sich, ihm nachzuahmen. Um alle Unordnung abzulegen, ist es sehr ersprießlich, nach dem Mittag- und Abendtisch oder zu einer Stunde, da man keine Esslust empfindet, bei sich für die zunächst kommende Mittag- und Abendmahlzeit das Maß zu bestimmen. Zitat Ende. An einer anderen Stelle werden verschiedene Gebetsweisen gegeben. Loyola unterscheidet das gewöhnliche Gebet, dann eine andere Weise, bei der bei jedem Atemzug ein Wort, zum Beispiel vom Vater Unser, gebetet wird, und eine dritte, bei der man zu einem Gebet, zum Beispiel zum Vater Unser, eine Stunde braucht und sich bei jedem Wort alles nur Erdenkbare zu seinem Nutzen denkt. Als dritte Kostprobe sei der Zusatz 10 zu der Woche, die den Sündenbeschauungen und Betrachtungen gewidmet ist, erwähnt. Er enthält die 3 Arten der Selbstzüchtigung. Erstens Nahrungsentziehung, zweitens Schlafentziehung und drittens Kasteiung des Fleisches. Hier heißt es, Zitat, indem man ihm nämlich einen empfindlichen Schmerz bereitet, diesen bringt man ihm bei, indem man Bußhemde oder Stricke oder eiserne Gürtel am Leib trägt und wenn man sich geißelt oder verwundet. Die zuträglichste und sicherste Art von Buße scheint darin zu bestehen, dass der Schmerz im Fleisch gefühlt werde und nicht in das Gebein eindringe. Darum dünkt es angemessener, sich mit dünnen Stricken zu geißeln, die außen Schmerz bereiten, als auf andere Weise. Zitat Ende. Unter verschiedenen Zwecken der Züchtigung nennt er, Zitat, wenn man zum Beispiel wünscht, eine innerliche Reue über eine Sünde zu empfinden oder die Gnade reichlicher Tränen über sie oder über die Pein und Schmerzen, die Christus, unser Herr, während seines Leidens erduldete oder um die Lösung irgendeines Zweifels, in dem man sich befindet, zu erlangen. Zitat Ende. Eingerahmt von derart hochstehenden Anweisungen über die Heilswege der Seele finden sich nun die Beschauungen und Betrachtungen für die 4 Exerzitienwochen. Auch sie verraten eine derartige geistige Armut, einen so furchtbaren Tiefstand plumpen Aberglaubens, dass ihre Bezeichnung als Gesamtinhalt des katholischen Glaubens den Katholizismus in vielen Seelen vernichten wird und gerade in den wertvollen. Die 2. Übung der 1. Woche ist eine Betrachtung über die eigenen Sünden. Hierin heißt es, Zitat, ich betrachte alle Verderbnis und Hässlichkeit meines Leibes. 5. Ich sehe mich an als eine eiternde Wunde und ein Geschwür, woraus viele Sünden und so viele Schlechtigkeit und ein so überaus hässliches Gift hervorgebrochen sind. Punkt 5 ist ein staunender Ausruf, verbunden mit steigender Gemütserregung, indem ich alle Geschöpfe durchgehe, wie sie mir das Leben ließen, die Engel, die Heiligen, die Himmel, Sonne, Mond, Sterne und die Elemente, Früchte, Vögel, Fische und die übrigen Tiere, wie sie mir dienten, und die Erde, wie sie sich nicht geöffnet, um mich zu verschlingen, und nicht neue Höllen schuf, um mich für immer darin zu peinigen. Zitat Ende.